Jörg Münchenberg in London, welche sind das? Also Frau Alweis, das eine ist das Graham Brady Amendment, also der Antrag, Alternativen zum Backstop zu suchen, also den ausgehandelten Vertrag mit der EU faktisch wieder aufzuschnüren. Und das ist von den beiden, die heute die Zustimmung fanden, in jedem Fall der wichtigste Antrag für May jetzt, für die britische Premierministerin. Es geht da ja um die Garantie, dass es keine harte Grenze geben wird zwischen Irland und Nordirland, bis sich Großbritannien und die EU auf einen neuen Vertrag für die künftige Zusammenarbeit geeinigt haben. Heißt aber in der Konsequenz, Großbritannien bleibt erstmal in der Zollunion. Das lehnen die Brexiteers und die nordirische DUP kategorisch ab. Und May wird jetzt also mit der Rückendeckung des Parlaments zurück nach Brüssel reisen, um rechtlich bindende Änderungen, das ist ganz wichtig, bei diesem Backstop zu erreichen. Das kündigte sie heute nach der Abstimmung heute Abend noch an. Und da hören wir mal ganz kurz rein. We will now take this mandate forward and seek to obtain legally binding changes to withdrawal agreement that deal with concerns on the backstop while guaranteeing no return to a hard border between Northern Ireland and Ireland. And my colleagues and I will talk to the EU about how we address the House's views. Ja, und der zweite Antrag, der heute eine Mehrheit bekam, das ist auch ein überparteilicher der konservativen Abgeordneten Caroline Spellman und des Labour-Abgeordneten Jack Dromey. Und da heißt es, es soll keinen harten Brexit, also keinen No-Deal-Brexit geben. Der Punkt ist, dieser Antrag, der hier auch eine Mehrheit bekam, der ist rechtlich nicht bindend. Aber so ist hier die Hoffnung in London. Das könnte eben auch ein deutliches Signal an die EU sein, dass Großbritannien einen Vertrag will, nur eben nicht mit dem jetzigen Backstop. Aber wie gesagt, man hofft hier, dass man auch durch diesen Antrag noch ein bisschen die Mission sozusagen von May in Brüssel ein bisschen unterstützen kann. Kein harter Brexit also, auch keine harte Grenze in Irland. Das war der erste, der wichtigere Antrag, von dem Sie gerade gesprochen haben. Kann man also sagen, dass sich heute Abend Theresa May durchgesetzt hat? Also es ist in jedem Fall ein Erfolg für die britische Premierministerin, weil sie hat es geschafft, die gespaltene eigene Partei, die Tories, wieder zu einen. Die haben ihr ja erst noch Mitte Januar bei der Abstimmung über den Vertrag eine schwere Niederlage erteilt, weil man diesen Vertrag eben abgelehnt hat. Also insofern war das heute für sie schon wichtig, auch wenn sie, das muss man auch sagen, doch eine radikale Kehrtwende vollzogen hat. Bislang war ja immer ihre rote Linie dieser Vertrag, also der ausgehandelte mit der EU oder eben keiner, dann ein harter Brexit. Also da hat sie jetzt doch eine ziemliche Kursänderung vollzogen. Ein zweiter Erfolg, muss man auch sagen, Jeremy Corbyn, der Oppositionsführer und Chef von Labour, hat jetzt heute erstmals direkte Gespräche mit den Tories angeboten. Das hat er bislang immer verweigert. Er hat zwar gleich auch hinzugefügt, naja, Labour werde an seiner Position festhalten, aber immerhin, man redet miteinander. Schließlich aber muss man auch sagen, May weiß, dass da in Brüssel ganz schwierige Gespräche auf sie warten. Das hat sie auch heute nochmal gesagt. Keiner wolle den Vertrag wieder aufmachen, also aus EU-Sicht. Aber da ist eben jetzt die Hoffnung, dass Europa doch verhandlungswillig sein könnte, weil sich das britische Parlament endlich mal positioniert hat. Und letztlich so eben auch die Hoffnung hier in London, hat auch die EU kein Interesse an einem harten Brexit. Also das sind so die vagen Hoffnungen, muss man sagen, dass May vielleicht doch was in Brüssel erreichen kann. Jörg Münchenberg über die